Orte, wo ich ihn verstecken könnte. Oh, was will der hier? Er ist verletzt, Quasimodo. Er muss sich erholen. Kannst du ihn hier irgendwo so verstecken, dass man ihn nicht findet? Nein, nein! Meister hat gesagt, dass mein... Bitte, Quasimodo! Hilf mir! Ach, da... Danke. Schnell! Ich verspreche, es ist nur für kurz. Wenn er wieder zu Kräften kommt, schick ihn zu mir. Wohin? In das Versteck der Zigeuner, den Wunderhof. Wunderhof? Hier. Trägst du dies geflochtene Band, hast du die Stadt in deiner Hand. Esmeralda, schnell! Voll und die Domwache sind im Anmarsch. Ich muss gehen. Aber nein! Esmeralda, warte! Danke. Was? Du lässt sie gehen? Lauf ihr nach! Halt sie zurück! Ihr nach? Nein, nein, ich kann nicht! Du musst, sie war hier und du lässt sie gehen! Ich kann nie wieder da hinausgehen! Da draußen ist sie in Gefahr! Du musst sie retten! Sie retten, ich sie, was nein! Was ist los mit dir? Hast du Angst? Klar hast du Angst. Und zu Recht. Aber so wird man zum Helden, indem man tut, wovor man Angst hat. Zum Helden oder Heiligen?